Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live, laut, lässig. Unser Ding. Club-Ding mit Florian. Es ist wieder Zeit fürs Club-Ding mit mir, dem Flo. Und diese Woche habe ich natürlich mal wieder ganz viele neue Musik hier für euch am Start. In der ersten Stunde gibt's einige Tracks, auf der Miami Music Week letzte Woche ziemlich fett abgegangen sind. Unter anderem habe ich mit Sicherheit einen der Sommerclub-Hits 2019 von Left Wing und Cody für euch mit dabei. Außerdem gibt's was Neues von den beiden Jungs von Matt Joe und auch Miley Cyrus und Green Velvet haben am Freitag was Neues released. In der zweiten Stunde haben wir heute einen DJ-Mix von Barbet aus Italien. Da könnt ihr euch richtig geil darauf freuen. Das Teil ist mega. Und wir starten jetzt erstmal mit dem Statement zu Europa von Jax Jones und Martin Solveig. Die beiden haben jetzt ein gemeinsames Projekt namens Europa am Start und haben mit All Day und All Night den ersten Track dafür vorgelegt. Ganz viel Spaß dabei. Clubding. Dill hat ja auch schon auf einigen Hausproduktionen gesungen. Jetzt hat sie sich mit DJ und Produzent Weiß zusammengetan. Das war gerade I Could Get Used to This für euch beim Clubding. Letzte Woche war ja Miami das Epizentrum für elektronische Musik. Die Miami Music Week hat mit dem Ultra und der Konferenz aufgefahren. Dabei ist auch der nächste Track sehr oft gespielt worden. I Feel It von Left Wing & Cody. Piano-Riff trifft auf Haus. Das hat schon ein paar Mal funktioniert. Wird auch dieses Mal ganz sicher wieder klappen. Der wird groß. Left Wing & Cody mit I Feel It jetzt für euch im Club. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Das war gerade Bang Bang hier von Mason im Rene Annes Remix beim Clubding. Kommen wir zu den beiden Jungs von Matt Joe aus Berlin. Nach längerer Zeit haben sie mal wieder auf Mother Recordings released. Rausgekommen ist eine Zweitrack-EP namens Night and Day. Wir hören hier gleich den Titeltrack da draus und ganz viel Spaß dabei. Hoffmann mit seinem Beitrag zur Miami Music Week. Das war Formento, frisch released auf Solar für euch. Kommen wir auch schon fast zum Ende der ersten Stunde, bevor dann hier Babat für euch eine Stunde übernimmt. Vorher habe ich aber noch ein paar Kracher aus Miami diese Woche für euch. Als erstes gibt es eine neue Nummer von Megalis Safras und Green Velvet. Die heißt Microwave und ist auf Relief am Freitag released worden. Danach spiele ich euch einen Track von der Solar Miami Compilation. Daraus gibt es Dinky von Raymin Rizay und zu guter Letzt noch einen neuen Remix von DJ Seinfeld. Der hat sich Prayer genannt, von Prosper hat er sich gepackt und nochmal neu verarbeitet. Ganz viel Spaß mit den Dingern. Unser Ding. Der Club Ding. Yeah. Unser Ding. Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. lecker Song hier von Tunnel Visions im Ford Romeo Remix beim Clubding. Es ist 22 Uhr, wir kommen zum DJ-Mix, der heute von Barbat kommt. Wart ihr schon mal am Gardasee in Urlaub, so in letzter Zeit? Da gibt es einige kleine Clubs, die, würde ich mal sagen, so ein bisschen den typischen Vocal House als Programm haben. Barbat ist DJ und Produzent aus Italien, ist geboren am Gardasee und ist da natürlich auch ein bisschen geprimed. Er released seit längerem ziemlich fette House- und Disco-Tracks auf Labels wie zum Beispiel Defected oder Club Sweat. In seinem Mix hat er auch seinen aktuellen Track The Breeze für euch mit reingepackt. Ich kann euch nur empfehlen, Sonnenbrille auf, auch wenn es 22 Uhr ist, und ab dafür. Barbat, eine Stunde lang in the Mix beim Clubding. Unser Ding. Clubding, die heißesten elektronischen Tracks.

Be circulate.